lieben Worte, die Einladung und es ist natürlich für mich als Neufreiburger ganz schön, an so einem transitorischen Ort sprechen zu können. Und was ich hier vortrage, ist ein überarbeiteter Vortrag, den ich vor 2 Jahren in Wien am Simon-Wiesenthal-Institut gehalten habe, aber eben in dieser Form so ein bisschen überarbeitet. Das ist ein fertiger Text, den ich jetzt in den nächsten 45 Minuten euch zur Höhe bringe. Die Gräber, den Auschwitz vergaßten Freunde, sind in mir. Frühe literarische Reflexionen des Holocaust in deutscher Sprache. Die Autorinnen und Autoren deutscher Sprache, die in ihrer Literatur über den Genozid an den europäischen Juden oder auf den Genozid an den europäischen Juden reagierten, taten dies auf der Grundlage unterschiedlicher Erfahrungen, Perspektiven und ideologischer Prägungen. Handelt es sich um Verfolgte, jüdische oder nicht jüdische, die im Exil, im Versteck oder eines der Vernichtungslager überlebt hatten? Oder waren es nicht jüdische Autorinnen und Autoren, die in Deutschland geblieben waren? Hatten sie während des Nationalsozialismus veröffentlicht oder nicht? Waren sie selbst Nazis oder gar Täter gewesen? Die Aufzählung beansprucht keine Vollständigkeit. So lassen sich neben den spezifischen Erfahrungen, Einstellungen und Verhaltensweisen unterschiedliche und natürlich keineswegs immer eindeutig zu charakterisierende Zugehörigkeiten beschreiben, die das ausmachen, was Dominik Lacapra die Subjektposition genannt hat. Damit sind partielle, häufig problematische Identitäten gemeint, die mit verschiedenen anderen Subjektpositionen verbunden sind, die jedes Individuum im gesellschaftlichen Rahmen innehat. Neben geschlechtlicher, religiöser oder nationaler Zugehörigkeit wäre dabei vor allem, also in unserem Kontext hier an Raoul Hilbergers heuristisches Schema von Täter, Opfer und Zuschauer zu denken, das solche Subjektpositionen bezeichnet. Offensichtlich ist, dass sich die literarischen Deutungen der Vernichtung nicht zuletzt in Abhängigkeit von diesen Positionen unterscheiden, die jeder Sprecherin oder jeder Sprecher einnimmt. Die konkreten Erfahrungen mit der Vernichtungspolitik beeinflussten die literarische Darstellung ebenso wie ideologische Wahrnehmungsmuster. Hinzu kommen weitere Einflussfaktoren wie die politische Gesamtlage in den Nachkriegsjahren sowie konkret die von den Alliierten unternommenen Versuche einer juristischen Aufarbeitung der NS-Verbrechen. Ein Teil der Forschung zur deutschsprachigen Nachkriegsliteratur postuliert, dass die Vernichtungspolitik auch alle Kultur in einem emphatischen Sinne zerstörte. Zugleich galt die deutsche Sprache als Sprache der Täter und damit als kontaminiert. Vereinzelt wurde ein solches Sprachbewusstsein in den ersten Jahren nach dem Holocaust auch von nichtjüdischen deutschen Autorinnen artikuliert. Stefan Bräse erinnerte vor einigen Jahren daran, dass Heinrich Mann 1947 noch im kalifornischen Exil aufschrieb, Zitat, keine Täuschung. Wer jemals Deutsch schrieb, deutschen Ruf erwarb, ist in Gesellschaft aller Deutschen nach Kiew und Majdanek, mitgenommen worden nach Kiew und Majdanek. Über die beiden Orte sind bekanntlich die Massaker von Babi Yar und das bei Lublin in Ostpolen gelegene Konzentrations- und Vernichtungslager aufgerufen, das heute in der Stadt liegt. Manns Aussage lässt sich als Aufforderung an die deutschsprachige Literatur deuten, dem Genozid an den europäischen Juden eingedenk zu bleiben, also in diesem emphatischen Sinne, wie das Benjamin formuliert. Ein Blick auf die literarische Produktion in deutscher Sprache aus den ersten Nachkriegsjahren zeigt zunächst einmal eine Reihe von heterogenen Texten verschiedener Genres, die auf sehr unterschiedliche Weise auf die nationalsozialistische Vernichtungspolitik Bezug nehmen. Noch vorsichtiger formuliert kann in Anlehnung an Saul Friedländer von Reflexionen gesprochen werden, vom Widerscheinen des NS und seiner Verbrechen. Dabei muss auch die in der Forschung vertretene Auffassung, dass eine Thematisierung des Holocaust in der deutschen Nachkriegsliteratur im Vergleich zur Bearbeitung anderer Themen eher marginal blieb, überprüft werden. Wenn auch diejenigen Texte Berücksichtigung finden, die den Judenmord, wie also Katrin Hoffmann-Curtius das in ihrer Studie als historischen Ausdruck aufnimmt, in Andeutungen und Umdeutungen und vor allem zur Rahmung eigener nichtjüdischer Opfererzählungen heranziehen, erhält die These von der Marginalität jedenfalls noch eine andere Bedeutung. Dann wäre insbesondere der Prozess erinnerungspolitischer Marginalisierung zu untersuchen. Zugleich gibt es auch relativ explizite Darstellungen, wie etwa Stefan Hermins Erzählung Die Zeit der Gemeinsamkeit, die ist 1949 geschrieben worden, dann später publiziert, die den Warschauer Ghettoaufstand aus dem April 1943 thematisiert und auf die ich weiter unten eingehen werde. Deren Instrumentalisierung des Genozids im Sinne einer Inanspruchnahme für gegenwärtige politische Zwecke offenkundig ist. Das ist trotzdem ein beeindruckender Text und das wird dann auch, denke ich, noch deutlich werden. In vielen Texten finden sich aber vor allem Andeutungen und Darstellungen zwischen den Zeilen, die meines Erachtens Friedländers These bestätigen, dass die Ermordung der europäischen Juden als, wie er schreibt, Gipfel des Nazi-Verbrechertums und dessen fundamentaler Ausdruck zugleich das eigentliche Kernstück der deutschen Auseinandersetzung mit der NS-Zeit gewesen sei. Also soweit Friedländer. Und das in all seiner Ambivalenz, denn viele literarische Bearbeitungen legen nahe, dass hier etwas um Ausdruck ringt, was ebenso auf Unverarbeitetes wie auf eine Bedrohung für literarische Selbstentwürfe verweist. Etwas, das im Lichte der jeweils eigenen Erfahrungen und zum Teil unterschiedlicher politischer Agenden bewertet und eingeordnet wurde und wird. Obwohl Friedländers Aussage im Hinblick auf die spätere deutsche Erinnerungskultur der 1980er und 1990er Jahre entstand, so glaube ich, sie mit guten Gründen bereits auf die Literatur der frühen Nachkriegszeit beziehen zu können. Im Folgenden will ich anhand von vier Texten eine Konstellation rekonstruieren, die als Skizze verdeutlichen mag, wie auch die literarische Erinnerungskultur eher einem agonalen Schauplatz widerstreitender Interessen, Darstellungen und Politiken gleicht, als einer Durcharbeitung von verbrecherischer Geschichte im Sinne eines kollektiven Lernprozesses, wie es die beruhigende Rede von der Vergangenheitsbewältigung nahelegt. So, der erste Teil kommt nun. Neben einigen später kanonisierten frühen Gedichten Paul Celans, die Todesfuge etwa, oder den weniger bekannten Arbeiten ebenfalls verfolgter jüdischer Autorinnen, wie Gedichten von Ilse Blumenthal-Weiß, Ilse Eichingers lange unterschätztem Roman Die größere Hoffnung, der 1948 erschien, oder Ralph Giordanos Erzählung Morris, Geschichte einer Freundschaft, ebenfalls 1948 erstmalig publiziert, der wurde dann erst 1994 in einer zweiten Auflage wieder veröffentlicht, finden sich Texte, die nicht von Verfolgten stammen. Zu nennen wäre etwa Hermann Kasachs Die Stadt hinter dem Strom, 1947 erschienen, Luisa Rinsers Jan Lobel aus Warschau, 1948 erschienen, Hans-Werner Richter Sie fielen aus Gottes Hand, 1949, ein Text, über den Klaus Brieglepp in seiner polemischen und wichtigen Streitschrift Wie antisemitisch war die Gruppe 47 einiges schreibt, also der hier bei mir jetzt keine Rolle spielen wird. Heinrich Bölls Roman Wo warst du Adam von 1951 oder aber auch Kurt Ziesels Daniel in der Löwengrube 1952. Ziesel, ein Nationalsozialist, der sich weiterhin zu seinen früheren Überzeugungen bekannte, ließ in seinem Roman, der bei Erscheinen auf ein teilweise positives Echo stieß, einen nichtjüdischen Deutschen in ein Ghetto geraten und kontrafaktisch bei der Liquidierung des Ghettos Opfer einer Massenerschießung werden. So Ziesel, ich weiß nicht, ob Ziesel hier bekannt ist, der ist, ich glaube, 83 mit Helmut Kohl nach Israel gereist, war maßgeblich an der sogenannten Deutschlandstiftung beteiligt und ist also eine interessante Persönlichkeit. Aber können wir vielleicht nachher noch einholen. Der Roman überhöht den unfreiwilligen Opfergang seines Protagonisten zur Passionsgeschichte, die sich zudem explizit antisemitischer Figuren bedient. Diese insgesamt immer noch wenig erforschte Literatur verspricht wichtige Aufschlüsse über Fragen nach den jeweiligen politisch-moralischen Interessen, die sich mit den Bemühungen verbanden, die Vergangenheit aufzuarbeiten. In der Analyse dieser Texte zeichnen sich Probleme der Vergangenheitsbewältigung, das ist immer natürlich in Anführungszeichen, ebenso ab wie Ursachen für Tabuisierungstendenzen. Wenn Literatur in der literaturgeschichtlichen Rekonstruktion nicht bloß auf ihre Eignung zur Einreihung in den Kanon einer Nationalliteratur geprüft, sondern primär als Teil sozialer Kommunikation verstanden wird, erweitert sich zudem das Spektrum der zu untersuchenden Texte. So nahm der aus dem Exil nach Deutschland zurückgekehrte Autor Alfred Döblin als Berichterstatter für die französische Presse am ersten der Nürnberger Prozesse teil. Unter dem Pseudonym Hans Fiedeler veröffentlichte er 1946 eine Broschüre, der Nürnberger Lehrprozess, die in einer Auflage von immerhin 200.000 Stück vertrieben wurde. Dieser operative Text eines bedeutenden Exilautors, Teil der alliierten Re-Education-Politik, gehört eindeutig zur Auseinandersetzung um politische und kulturelle Standortbestimmungen nach Auschwitz. Der Mord an den europäischen Juden wird von Löblin nicht direkt thematisiert, sondern in universalisierender Darstellung und im Rahmen der Nürnberger Kategorie Verbrechen gegen die Menschlichkeit den anderen NS-Verbrechen zugeordnet. Das ist trotzdem, ich werde ein bisschen auf den Text eingehen, sehr, sehr beeindruckender Text, das wird aber wahrscheinlich auch noch deutlich werden. Löblins narrative Strategie und die hier artikulierten moralischen Überzeugungen unterscheiden sich zugleich signifikant von denen einer nicht exilierten deutschen Nachkriegsautorin, mit der sie hier kontrastiert werden soll. Diese hatte zusammen mit ihrem Mann dem NS-Regime ferngestanden, das ist der Anspruch, und zeitweilig auch erwogen zu emigrieren. Die Rede ist von Marie-Louise Kaschnitz, die ja hier lange in Bolschwein, also im Nachbarort, lebte, wenn sie nicht unterwegs war. Kaschnitz verfasste schon Ende 1945 ein Essay zur Schulddebatte. Sowohl darin als auch in Dublins Fidelas Nürnberger Lehrprozess geht es um die Frage nach dem individuellen Verhalten von Angehörigen der deutschen Bevölkerung während des NS, das in Beziehung gesetzt wird zu den nationalsozialistischen Verbrechen. Dublins Fidelas Erzähler spricht in erkennbar erzieherischer Absicht als Teil des von ihm angesprochenen deutschen Kollektivs. Zitat: Es hat in Nürnberg ein Riesentheater begonnen und wir folgen der Darbietung in einer besonderen Spannung. Denn es kommt uns vor, als ob wir nicht bloß da unten als Zuschauer säßen. Wir fühlen uns intensiv beteiligt und debattieren unter uns, wie wir beteiligt sind. Soweit Fidel, also der Text aus dieser Broschüre. Der Theatervergleich dient hier allerdings nicht als, wie man vielleicht bei Riesentheater glauben könnte, eine Abwertung des Prozesses, sondern im Gegenteil. Man könnte dabei etwa an Schillers klassische Rede vom Theater als Schaubühne, Rede von der Schaubühne als einer moralischen Anstalt denken. So. Schiller hatte die Gerichtsbarkeit der Bühne da beginnen lassen, wo die weltlichen Gesetze endeten. Dublin Fiedeler verfolgt ebenfalls das Ziel einer moralischen Bildung, Selbstaufklärung des von ihm adressierten Kollektivs, ohne jedoch die schillersche Entgegensetzung von weltlichem Gericht und Theaterbühne zu übernehmen. Vielmehr sollte gerade durch das Mitverfolgen des Prozesses die Möglichkeit zur Selbstläuterung durch die reflexive Anerkennung eigener Schuld ermöglicht werden. Vor allem greift Dublin Fiedeler gängige Abwehrmuster der Nachkriegsjahre auf, um sie dann argumentativ zu entkräften. Etwa die verbreitete Delegitimierung des Gerichtshofes in Nürnberg, dessen Rechtsprechung wurde häufig nicht anerkannt, weil er sich aus den Siegermächten aus, Zitat, wie es dann von Fiedeler aufgenommen wurde, feindlichen Ausländern zusammensetze. Dagegen hält der Autor fest, wieder ein Zitat, wer also soll, wo große Nationen klagen, das Gericht bilden, etwa wir selber, über uns zu Gericht sitzen in eigener Sache, weil wir, gerade wir und allein wir, unparteiisch wären? Auf diese hier rhetorisch angeführte Behauptung entgegnet er dann, aber wir hatten ja Gelegenheit gehabt, schon längst ein solches Gericht zu bilden. Die ganze Welt hat darauf gewartet. Wo sah man, wenn man einzelne Fälle beiseite lässt, im Krieg unsere Unabhängigkeit, unseren Willen einzuschreiben? So war das Zitat. So nimmt er einige verbreitete Schutzbehauptungen auf, mit denen eine Verantwortung für die Verbrechen abgelehnt wurde. In diesem Sinne erinnert er zum Beispiel daran, dass andere Völker trotz des NS-Terrors, den er nicht in Abrede stellt, dennoch wirksame Widerstandsaktionen unternommen hätten. Zugleich weist er darauf hin, dass sich viele gar nicht so benehmen, Zitat, als ob sie den Terror überhaupt als Terror empfunden hätten. Noch ein Zitat. Es scheint, zahllose waren im Fall hier vorgebrachter Verbrechen nicht unparteiisch. Sie billigten sie. Manche billigen sie noch heute. Das Ganze war 1946. Auf der doppelten Grundlage von Vernunft und Moral verfolgt Dublin Fiedeler das Ziel, den Nürnberger Prozess zum Lehrprozess, also wie die Broschüre heißt, werden zu lassen, der dazu beitragen soll, die zerstörte Menschlichkeit wiederherzustellen. Marie-Louise Kaschnitz wurde 1945 von dem mit ihr befreundeten Dolf Sternberger zur Mitarbeit an der vielleicht bedeutendsten deutschen Nachkriegszeitschrift Die Wandlung aufgefordert. Karl Jaspers, Werner Kraus und Alfred Weber gaben diese Monatsschrift zusammen mit Sternberger ab November 1945 heraus. Kaschnitz' Biografin Dagmar von Gersdorf schreibt über diese Tätigkeit, Zitat, sie, die von einem Kahlschlag oder Nullpunkt der Literatur nichts hielt, macht Vorschläge für einen Neuanfang. wurde das also emphatisch gedeutet. Dass die Autorin sich ernsthaft um einen Neubeginn der deutschen Literatur nach 1945 bemühte, kann kaum bestritten werden. So wählte Kaschnitz etwa im Jahr 1948 für die Wandlung die ersten Gedichte Paul Celans aus, die in Deutschland erschienen. Theodor Eduard Dohle hält in seiner Dissertation über die Autorin andererseits fest, dass das Ende des Dritten Reiches, also das Zitat, keine Unterbrechung ihrer literarischen Arbeit bewirkt habe. Diesem zweifelhaften Lob fügt er noch hinzu, dass angesichts der werkgeschichtlichen Kontinuität offensichtlich sei, Zitat, dass sie, also Kaschnitz, ihre geistige Richtung nach 1945 nicht zu ändern brauchte. Und das scheint zumindest im Hinblick auf den Essay von der Schuld auch nicht der Fall zu sein, der in der zweiten Hälfte der Wandlung erschien und als einer der ersten Beiträge zum Diskurs um die sogenannte Kollektivschuld gelten kann. Zentrales Thema der Autorin ist darin die Zurückweisung des vermeintlich von den Alliierten erhobenen Vorwurfs einer pauschalen Kollektivschuld des deutschen Volkes. Darüber hinaus präsentiert sie eine parabelartige Deutung der nationalsozialistischen Verbrechen in Sprachbildern, die sowohl auf die deutsche Romantik als auch auf antike Mythen zurückgreifen. Auch bei ihr geht es nicht spezifisch um die Ermordung der europäischen Juden, sondern allgemein um Verbrechen an Menschen im Nationalsozialismus. Weil der Text implizit auf die Veröffentlichung von der Befreiung der Lager dokumentierenden Fotos Bezug nimmt, die zum Beispiel in den deutschen Wochenschauen gezeigt wurden, gehört er meiner Ansicht nach und auch unausgesprochen dennoch zu den literarischen Reaktionen auf den Holocaust. Das ist so mit dieser Aussage von Friedländer, das heimliche Kernstück sozusagen der Auseinandersetzung, würde ich sagen, kann man diesen Text dazuzählen, aber vielleicht können wir das auch nachher nochmal diskutieren. Hier sollen nur einige Punkte aufgegriffen werden. Zitat: Was wir jetzt erfahren, ist nur ein Lautwerden der Stimmen, die uns lange quälten und die erst unter den furchtbaren Sühneschlägen des Schicksals wieder zum Schweigen kamen. Das Jetzt lässt sich unschwer auf den Zeitpunkt der Nürnberger Prozesse beziehen. Dem deutschen Kollektiv oder zumindest einem nicht unerheblichen Teil davon wird positiv unterstellt, es sei im Hinblick auf die NS-Verbrechen von fragenden Stimmen gequält worden. Die Verbrechen werden als schicksalhaftes Geschehen präsentiert, für das daher niemand enger im Sinne verantwortlich zu machen ist. Zum anderen wird ein Verstummen des eigenen Gewissens mit den furchtbaren Sühneschlägen des Schicksals begründet, die auf den alliierten Luftkrieg und die Vertreibungen von Deutschen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten hinweisen, ohne diese explizit zu benennen. Kriegsursachen und Folgen erscheinen so der politischen Verantwortung zuständiger Menschen und Kollektive enthoben. Der Krieg verwandelt sich in eine natur- und schicksalhafte Ereignisfolge. Kaschnitz konstruiert unter Berufung auf Hölderlin, Nietzsche und den Topos von den großen Einzelnen einen Konflikt der wenigen wissenden Zuschauer, die mit dem Verbrechen konfrontiert wurden. Auch wenn diese verschobene Zeugenschaft auf nur angedeutete Verbrechen kaum eindeutig auf den Holocaust zu beziehen ist, handelt es sich zumindest um eine Autorität beanspruchende Metaphorisierung nationalsozialistischer Verbrechen, die als Verhältnisbestimmung zum deutschen Genozid an den europäischen Juden gedeutet werden kann. Die Leser von Kaschnitz' Essay sollen sich die Erfahrung eines Menschen vergegenwärtigen, ein etwas längeres Zitat, der auf einsamer Wanderung plötzlich in einiger Entfernung Hilferufe und alle Laute des Schreckens und der Qualen vernimmt. Er nähert sich einem einsam liegenden Haus, späht durch ein Fenster und begreift, dass dort drinnen ein schauerliches Morden sich vollzieht. Schon will er eingreifen, Einhalt gebieten, zumindest schreien. Aber die Absonderlichkeit des Vorgangs, bei dem in den Formen einer geheimnisvollen und schrecklichen Justiz mittelalterliche Folterung verübt wird, lässt ihn erstarren und über solchem Staunen wird der Augenblick des spontanen Zuhilfeeilens versäumt. Die Einsamkeit des Ortes, die Überzahl der dort drinnen ihres schauerlichen Amtes waltenden Männer macht sich geltend. Ein Druck, der von anderen Mächten eher zu rühren scheint, als von der eigenen Todesangst, lähmt die Glieder des Zuschauers. Ein mehr als selbstsüchtiges Entsetzen schnürt ihm die Kehle zu. Das ist das lange Zitat, das ist ein vierseitiger Text von Kaschnitz aus der Wandlung, das ist die zweite Ausgabe von 1945-46. Die Passage erinnert an Traumbilder, wodurch der Eindruck zusätzlicher Verfremdung entsteht. Als Intertext könnte hier außerdem eine Passage aus Ernst Jüngers schon während des Nationalsozialismus 1939 veröffentlichten Roman auf den Marmorklippen wirksam geworden sein, wo die im Wald gelegene Schädelstätte Köppelsbleek auffällige Ähnlichkeiten zu Kaschnitz einsam liegendem Haus aufweist. Hier wie dort erscheint der Ort der Verbrechen gewissermaßen exterritorialisiert und aus der Zeit und der Zivilisation herausgenommen. Allerdings unterscheidet sich Jüngers distanzierte Erzählhaltung, der kalte Blick, deutlich von Kaschnitz emotionaler Beteiligung ihres Zeugen. Das ist aber eine andere Figur, die sie hier einsetzt. Der Eindruck der Abgelegenheit und Verborgenheit des Ortes wird durch den Hinweis auf mittelalterliche Folterung, durch die zweifache Attribution des Adjektivs einsam bewusst hervorgerufen, das dann noch einmal als Einsamkeit des Ortes substantiviert wiederholt wird. Damit aber sind die Verbrechen als den Blicken der Bewohner des Landes entrückt geschildert, als so verborgen, dass sie nur zufällig während einsamer Wanderungen an entlegenen Gegenden überhaupt wahrgenommen werden können. Erneut evoziert Kaschnitz die Figur des großen Einsamen, des der Masse abgekehrten Intellektuellen. Bezogen auf die tatsächlichen NS-Verbrechen in unzähligen KZs, Zuchthäusern, aus Nebenlagern, in den Euthanasieinstituten, auf den Todesmärschen, auch im Reichsgebiet, für die damalige Bevölkerung unübersehbar waren, bleibt die Darstellung daher auffällig inadäquat, weil von allen konkreten Details abgesehen ist und der moderne Massenmord mit zum Teil, natürlich nur ein Teil des Genozids, industriellen Mitteln, gar als mittelalterliche Folterung romantisiert wird. Stefan Hamlins eingangs erwähnte Erzählung, Die Zeit der Gemeinsamkeit, zeichnet sich dagegen durch eine klare Verortung des Dargestellten aus. Ein sich selbst als Wanderer charakterisierender Ich-Erzähler durchstreift das im Wiederaufbau begriffene Nachkriegs-Warschau und entwirft im Nachdenken über den Ghettoaufstand eine gesellschaftliche Zukunftsvision. Zwar werden darin Einzelheiten der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik konkret benannt, wie der Umschlagplatz, die Deportationszüge der SS-Brigadegeneral Strob und Treblinka. Auch wird das bekannte jiddische Widerstandslied Sognit keinmal als du Geist den letzten Weg von Hirsch Glick erwähnt. Zugleich aber instrumentalisiert die Erzählung den jüdischen Aufstand für eine Apotheose einer besseren kommunistischen Zukunft, für die Warschau den utopischen Rahmen abgibt. Ein Zitat aus diesem Text: Als sei ich auf meinen jahrelangen Wanderungen an einen Ort gelangt, in dem sich die Kontinente reflektierten und die Ereignisse meines Lebens wiederholten, erscheint Warschau dem Ich-Erzähler wie ein Panorama seines Lebens, das ihn unter anderem auch in den Nahen Osten nach Alexandria, Haifa und Beirut geführt hatte. Über das Motiv des Wanderers sowie eine vage Evokation des Orients, also über diese drei Städtenamen, wird eine, wenn auch ambivalente, jüdische Zugehörigkeit des Ich-Erzählers angedeutet. Diese Ambivalenz teilen Autor und Erzähler. Der Ich-Erzähler trägt einen Brief mit sich herum, der von einem der getöteten Ghetto-Kämpfer stammt und den er als, Zitat, das Lebendigste in der Welt bezeichnet. Während die Rahmenhandlung keine 10 Seiten umfasst, besteht der weitaus größte Teil der Erzählung aus diesem fiktiven Brief. Das sind immerhin etwa 50 Seiten, also insgesamt eine Erzählung von 60 Seiten, oder nicht länger als die 4 Seiten von Kaschnitz. Und dieser fiktive Brief entwickelt sich als eine Art abgerissenes Tagebuch und soll als Flaschenpost verstanden werden. Also die Flaschenpost-Metapher, die wir auch von der kritischen Theorie kennen, die gibt es anders verwandt hier auch bei Hamlin. Diese Binnenerzählung dient als narratives Mittel, um eine direkte Kommunikation zwischen den Leserinnen der Erzählung und der Zeit des Ghettoaufstands zu simulieren. Damit operiert der Text zwei voneinander abgesetzte Figurenreden, die beide allerdings als Fiktionen des Autors Hamlin deutlich kenntlich bleiben. Insbesondere im fiktiven Brief finden sich etliche Beispiele, etwa auf der Ebene der Assoziationen des Ich-Erzählers, die als Inkongruenzen zwischen einem historischen Ghetto-Kämpfer wie zum Beispiel Anielewitsch, an den angelehnt die Darstellung erfolgt, und dem Bewusstsein des kommunistischen Nachkriegsautors Stefan Hamlin auffallen. Beispielhaft nur der folgende Satz, Zitat: Da unten lagen die ersten toten Deutschen, nachdem ich so viele tote Polen und Juden gesehen hatte. Dass hier viele tote Polen an erster Stelle der aufgezählten Opfer der Deutschen genannt werden, erscheint als Zeugenaussage eines jüdischen Ghetto-Kämpfers historisch weit weniger plausibel als die Projektion eines Autors, der die Solidarität von Brüdervölkern unterstreicht. Die Instrumentalisierung zu gegenwärtigen Zwecken, die dieser Text betreibt, lässt sich an einer Aussage des Ich-Erzählers aus der Rahmenhandlung besonders gut zeigen. Es heißt dort, im Hinblick auf die toten Juden des Ghettos, Zitat, die Stadt, die über ihnen dröhnen und lieben würde, wäre sie möglich gewesen ohne ihr Sterben, das die Welt zu noch größerer Entschlossenheit gezwungen hatte? Zum ersten Mal jetzt, nach ihrem Tode, würde die Stadt Warschau, in der sie ja nie ganz heimisch gewesen waren, ihre wahre Heimat sein. Die Toten selbst, sagte ich mir, sind es, die die Decke aus Beton über sich ziehen, um unter den Riesenbauten ihrer Kinder und Freunde auszuruhen. Soweit der Text. Hier wird offenkundig Sinnstiftung betrieben und das historische Geschehen einer Interpretation unterworfen. Dass der Ghettoaufstand die Welt zur größeren Entschlossenheit in der Niederringung der deutschen Wehrmacht veranlasst hätte, ist eine Utopie post festum. So erhält der Ghettoaufstand eine ebenso harmonisierende wie historisch haltlose Bedeutung als Grundlage für die Errichtung der Volksrepublik Polen. 1948 erschienen Susanne Kerkhoffs Berliner Briefe, die ebenso wie die schon im Jahre zuvor von der Autorin veröffentlichte Erzählung Die verbrannten Sterne im Hinblick auf die Reflexion des Genozids an den europäischen Juden außergewöhnlich sind. Im Genre des Briefromans nimmt eine nichtjüdische Deutsche mit Namen Helene, in der Vorbemerkung als irgendeine Berlinerin bezeichnet, nach dem Ende des Nationalsozialismus Kontakt zu ihrem früheren jüdischen Freund Hans Scholem auf, der der französischen Emigration die Verfolgungen überlebte. Das Bemühen, Rechenschaft abzulegen über die eigene Passivität gegenüber dem Nationalsozialismus, überzeugt in diesem zu Unrecht lange Zeit von der Forschung weitgehend vernachlässigten Text, vielleicht auch deshalb, weil sich die Ich-Erzählerin mit ihren Zweifeln und Schuldgefühlen an ein jüdisches Gegenüber wendet, ohne den Adressaten jedoch selbst literarisch in Erscheinung treten zu lassen. An erster Stelle, der Schatten, die immer größer werden, nennt sie Auschwitz. Und das ist das titelgebende Zitat, die Gräber, deren Auschwitz vergasten Freunde, sind in mir. Trotz der genderisierten Figur weiblicher Trauer, die hier aufgerufen ist, also über die auch wieder Katrin Hoffmann kurz das viel gearbeitet hat, in Nachkriegsdenkmälern, ein sehr präsenter Topos ebenso wie im Trümmerfilm, hebt sich dieser Text durch seinen fragenden Duktus und seine Reflexivität deutlich von vielen anderen literarischen Texten aus dieser Zeit ab. Vor allem trägt dazu bei, dass sich die Nennung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz hier konkret auf den Genozid an den europäischen Juden bezieht, was eine weitere Stelle verdeutlicht, die auch von Katja Schubert, das gibt meiner Kenntnis nach mindestens drei Arbeiten dazu, also es ist jetzt nicht so, dass das ein völlig vergessener Text ist, aber im Vergleich eben zu anderen kanonisierten Texten, das ist eben doch erstaunlich, wie wenig Susanne Kerkhoff bislang erinnert wurde. So, also eine weitere Stelle, die von Katja Schubert, das ist eben eine der Forscherinnen, angeführt wird. Dort schreibt Helene über die Deportation des gemeinsamen Berliner Bekannten Martin nach Auschwitz. Zitat, er hat 39 geheiratet, sie hatten vier kleine Kinder, Martin wurde zur Fabrikarbeit gezwungen und arbeitete außerdem jeden Tag nach Feierabend schwarz, um wenigstens etwas Gemüse und Milch für die Kinder zu kaufen. Bei mir war er auch oft. 43 war die ganze Familie unheilbar lungenkrank. 6 Wochen war das Jüngste alt, als sie in die Burgstraße zum Weitertransport kam. Durch einen Polizisten sandte Martin Hilferufe um Milch an uns. Es gelang uns, mit Hilfe des Polizisten Nahrungsmittel zu schicken. Dann ging der Transport. Von irgendeiner Station hat Martin eine Karte an mich abgeworfen. Sie fuhren nach Auschwitz, dann habe ich nichts mehr gehört. Soweit das Zitat. Abgesehen davon, dass hier die Deportation von Juden in die Vernichtungslager von der Ich-Erzählerin bezeugt wird und dadurch als Teil des Berliner Alltags zwischen 1941 und 1944 festgehalten ist, bleibt hervorzuheben, wie genau Kerkhoff in diesem Text Stimmen und Stimmungen innerhalb der deutschen Nachkriegsbevölkerung registriert, im Hinblick, was wir noch zu nennen, auf die Vernichtung der europäischen Juden registriert und kritisch reflektiert. Diese ausgeprägte Bereitschaft zur Wahrnehmung und kritischen Reflexion der Gegenwart erstreckt sich auch auf ihre eigene Diskursposition. Im 6. Brief etwa rechtfertigt die Ich-Erzählerin ihre Verwendung der Formel Diktatur der Demokratie gegenüber ihrem Brieffreund, der sie dafür offenbar kritisiert hatte. Das ist so also eine Fiktion, das ist ein fiktiver Briefwechsel. Die Briefe von Hans Scholem sind damit nicht enthalten. Es gibt tatsächlich nur die Briefe von dieser Helene. Vor dem Hintergrund der grassierenden Witze aus dem Volksmund, die sich gegen die neuen Meinungsführer richten, die jetzt mit Genehmigung der Alliierten veröffentlichen dürfen, thematisiert sie eine neue Form der Ohnmacht. Wieder noch ein etwas längeres Zitat. Unsere Ansichten sind, das waren wir zu Nazis Zeiten wahrhaftig nicht gewöhnt, die Genehmigten. Wir brauchen nicht mehr zu schweigen. Und jetzt rufen wir, nur wir. Aber auch wir hören bisher nur zu. Wir fühlen uns befreit. Die große Masse der Deutschen, die alten und neuen Profaschisten, die politisch Uninteressierten, sie hören uns noch immer nicht an. Unsere Meinung wird ihnen oktroyiert. Deswegen ärgern sie sich und fühlen sich unfrei. Das ist es, was ich als Diktatur der Demokratie bezeichne. Das ist korrekt, was ich Diktatur der Demokratie nenne. Und ich denke, mit einigem Recht, soweit das Zitat. Bemerkenswert in dieser Passage erscheint mir neben dem darin artikulierten Unbehagen an einer durch die aktuellen Machtverhältnisse gestützten Sprecherposition, also im Osten Berlins, vor allem die Illusionslosigkeit, mit der die Erzählerin die überwiegende Mehrzahl der deutschen Bevölkerung als Feinde der Demokratie einschätzt. Das ist hier frühe Nachkriegszeit, der Text ist 1948 veröffentlicht worden. Hinzu kommt noch der Zweifel an einem oktroyierten politischen System, das Ablehnung und Anfeindung hervorrufe. Wenn daher Katja Schubert angesichts ihrer Analyse der Berliner Briefe und der kurzen Erzählung Die verbrannten Sterne von 1947 zu dem Schluss kommt, dass sich Kerckhoff in literarischer Form bereits damals dem von Saul Friedländer 60 Jahre später geforderten historiografischen Konzept einer integrierten Geschichte des Holocaust angenähert hätte, ist dem meines Erachtens nur zuzustimmen. Kurzer Schluss noch, weil ich bleibe wahrscheinlich unter der Dreiviertelstunde. Alle hier vorgestellten Texte beziehen sich, wenn auch auf unterschiedliche Weise und wie auch immer verstellt, auf die Vernichtungspolitik des Nationalsozialismus. Alle adressieren das deutsche Kollektiv. Und alle Autorinnen nutzen das literarische Medium zur Befragung, Aushandlung und Darstellung eines neuen Bewusstseins nach dem Geschehenen. In dieser spezifischen Konstellation, die meiner subjektiven Auswahl geschuldet ist, offenbaren die Texte einige der offensichtlichen Schwierigkeiten, sich dem Geschehenen zu stellen. Und zugleich, wie sehr die jeweilige Wahrnehmung von unterschiedlichen, zum Teil ideologischen Positionen bestimmt ist. Eine größere Forschungsarbeit, die meines Erachtens immer noch aussteht, aber da kann ich mich auch gerne eines Besseren belehren lassen, auf der Grundlage einer umfangreicheren Textsichtung, genau zu diesem Zeitabschnitt der frühen Nachkriegsjahre, könnte erweisen, wie sehr die sogenannte Erinnerungskultur von solchen Differenzen bestimmt ist. Es muss aber nicht verwundern, dass gerade die Entwürfe einer besseren, neuen Weltgesellschaft den Genozid instrumentalisieren. Im Falle von Kaschnitz im Sinne eines nationalistischen Elitediskurses, der seine Vorstellungen noch aus Ideen der sogenannten konservativen Revolution bezieht, mit deren Positionen und Ideen die Autorin 15 Jahre zuvor geliebäugelt hatte, etwa der Idee eines geheimen Deutschland. Während Hermlin im wörtlichen Sinne seinen sozialistischen Gesellschaftsentwurf auf den Toten aufbaut. Dabei bleibt die jeweils adressierte Zielgruppe unproblematisch und wird in beiden Texten nicht reflektiert. Demgegenüber porträtieren Döblin Fiedeler und Kerckhoff das von ihnen angesprochene deutsche Kollektiv als extrem ambivalent, um das Mindeste zu sagen. In der Konstellation und Konfrontation dieser Positionen zeigt sich, wie sehr alle vier Autorinnen als erinnerungspolitische Akteure auftraten. Das ist so ein bisschen, das ist noch dem Anlass geschuldet, wo es also im Wiesenthal-Institut ging es darum, auch Literatur sozusagen über die Akteursperspektive mit zu beschreiben. Das merken wir durch den Text auch ein bisschen an, dass ich das sozusagen sehr stark gemacht habe. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.